Die Bundesregierung wollte sich heute noch nicht festlegen, ob sie beim dritten Hilfspaket für Griechenland den Daumen hebt oder senkt. Doch so viel Lob für die Regierung in Athen wie heute gab es lange nicht mehr. Die griechische Regierung war in der Zusammenarbeit mit den Institutionen in einer Weise konstruktiv und ergebnisorientiert. Es konnte in einer Atmosphäre verhandelt werden, wie seit Monaten nicht, sodass man sagen kann, die Richtung der Vereinbarung stimmt. Aber zu dieser Stunde ist es schlicht noch nicht möglich zu sagen, ob die Sache bereits reif ist, um den nationalen Prozess, also eine Bundestagsbefassung, einzuleiten. Steffen Seibert, dem Regierungssprecher, fiel es auch noch leicht, das zu begründen. Der 29-seitige Text sei schließlich erst gestern Abend um 9:30 im Finanzministerium eingetroffen. Da brauche man nun einfach etwas Zeit, so Seibert fast schon treuherzig. Tatsächlich klopften den ganzen Tag über die Experten des Finanzministeriums den Text ab. Denn nicht nur die Vorgaben für die Haushaltsüberschüsse, die Griechenland jetzt erzielen soll, sind weicher geworden. Ein kritisches Detail von vielen anderen ist die Höhe der Raten, in denen die 86 Milliarden Euro ausgezahlt werden sollen. Aufgrund der schlechten Erfahrungen mit den Regierungen in Athen pochen das Finanzministerium und maßgebliche Unionspolitiker auf eine kleine Stückelung in vielen Raten, um so häufiger ein Druckmittel gegenüber Athen in der Hand zu haben, sollte dort der Reformeifer einmal erlahmen. Kritisch auch die Beteiligung des IWF. Darauf haben Angela Merkel, das Finanzministerium oder die Unionsfraktion bislang immer bestanden und daran habe sich auch nichts geändert, so Steffen Seibert. Es ist für uns wichtig, so wie es das immer war, dass der IWF sich zu dem Memorandum, bei dessen Aushandlung er ja dabei war, bekennt und dass er vollumfänglich an Bord bleibt. Allerdings will der IWF erst im Herbst entscheiden, ob auch er bei Griechenland 3 wieder mitmacht. Dann aber hätten die Bundestagsabgeordneten das Hilfspaket schon gebilligt und mit Blick auf den IWF die Katze im Sack gekauft. Ob der IWF wiederum mitzieht, hängt davon ab, ob Griechenland nach der Verabschiedung des neuen Hilfsprogramms seine dann um 86 Milliarden Euro gestiegenen Schulden tragen kann. Das wiederum hängt von Faktoren wie dem Wachstum, den Haushaltsüberschüssen im Staatshaushalt oder den Erlösen aus Privatisierungen ab. Das Problem: An all diesen Annahmen lässt sich drehen, was wiederum erklärt, warum gerade im Finanzministerium nach eigenen Angaben so gründlich geprüft wird. Dessen Sprecher Jörg Weisgerber wies deshalb auch ausdrücklich darauf hin, nach wie vor sei offen, ob der jetzt vorliegende Text Gnade findet und akzeptiert wird oder nicht. Es ist tatsächlich so, die Brückenfinanzierung ist noch nicht vom Tisch. Die wiederum würde nötig, wenn der Finanzminister den Daumen über das jetzige Programm senken sollte. Was aber für den Finanzminister nur ein kleines Übel wäre, auf das große Hilfspaket könne man sich ja dann später immer noch einigen, will der kleinere Koalitionspartner SPD gerade nicht. Carsten Schneider, Haushaltsexperte und stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, wirft Schäuble vor, destruktiv auf Zeit zu spielen, jetzt, wo es eine Einigung mit Griechenland gäbe. Schneider dagegen ist zufrieden mit dem Paket. Es sei wirtschaftlich verträglich für Griechenland. Da brauche ich keine Brückenfinanzierung, sondern wenn die Griechen zugesagt haben, die Sachen liegen auf dem Tisch, ich kenne die Größenordnung, all das weiß ich, dann kann ich auch nächste Woche entscheiden. Und so tun sich feine Risse auf in der Koalition. Die SPD tendiert zum Ja, in der Union dagegen rumort es weiter. Auch darauf wird derzeit, Stichwort gründliche Prüfung, erkennbar Rücksicht genommen.